Welche Sünde begeht man, wenn man am Feiertag arbeitet? Begeht man eine Todsünde? Kürze der Arbeitszeit entschuldigt jedoch von schwerer Schuld. Gedächtlich arbeiten, schwere Arbeiten, körperliche Arbeiten, die vor allem der Leib arbeitet, aber nicht der Geist. Ich muss am Sonntag unterlassen.